So, heute ist die letzte Erklärung. Morgen geht es zu Ende nach dem Frühstück. Wir können noch Qigong üben. Und heute werde ich erklären, wie diese Meditation, die Anapanasati heißt, Achtsamkeit von Einatmen und Ausatmen, in der Tradition von Yogacara erklärt wird, in den Teil von dem Buch, das erklärt die Praxis von den Schülern, die eigentlich zu dem Zustand von Arahat führt. Damit man diese Praxis anwenden möchte, zwecks ein Buddha zu werden, dann muss man doch noch gewisse Sachen zufügen, die wir dann abends studieren, die Bodhisattva-Verständnis von Shamatha und Vipassana. Dann wird es komplett. Und in allen buddhistischen Traditionen, wie wir wissen sollen, diese Meditation über Atmen ist vollkommener Kurs von Befreiung. Man braucht nicht ein anderes Objekt zu achten, um sich zu befreien. Wenn man Atmen versteht, eigentlich versteht man alles, weil Atmen ist sehr eng verbunden mit Körper und Geist, und Körper und Geist ist alles, was es eigentlich gibt. Mehr gibt es nicht. Wenn wir das verstehen, verstehen wir alles. Wenn wir das nicht verstehen, verstehen wir nichts, was der Weg zur Befreiung anbetrifft. Wir können verstehen viele, viele Sachen, aber nicht der Weg zur Befreiung. Und heutzutage verstehen wir viele, viele Sachen, aber der Weg zur Befreiung ist mehr und mehr neblig, weil wir uns mit äußeren Sachen befassen, aber wir verstehen nicht, was eigentlich in unserem Geist passiert. Und wenn wir das forschen, wir forschen das durch Instrumente, nicht durch Introspektion. So, in der Tradition von Yogacara, damit man diese Meditation meistert, dann muss man familiär sein mit 5 Aspekten von dieser Praxis von Anapanasati. Jetzt werde ich diese 5 Aspekte kurz erklären. Später können Sie weiter studieren und tiefer dann in sich diese Kenntnisse einwerfen. Dann wir haben auch gesagt, dass in dieser Tradition von Anfang an man kann Aspekt von Shamatha und Vipassana verbinden. Es ist nicht, dass man erst Shamatha getrennt von Vipassana übt, sondern man kann gleich Shamatha mit Vipassana verbinden. Warum? Wir haben erklärt, weil eine einzige Sache, das zu verstehen ist, eigentlich ist der Geist. Alle Phänomene sind berühren auf Geist. Wenn man Geist versteht, versteht man alle Phänomene. Das ist da, was diese Yogacara-Lehre besonders betont. Und wir finden das auch in Theravada. Das ist gar nichts Neues. Nur sie gehen nicht so weit, dass sie dann betonen, dass außer dem Geist gibt es eigentlich nichts. Das heißt nicht, dass die 5 Aggregate und Farbe und Geruch und Tonnen nicht existieren, aber sie existieren nur in Bezug zu dem Geist. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Diese Tradition verneigt nicht Existenz von äußeren Objekten, sondern sie bezieht sie gleich an Geist. Wir dann lesen in dem sechsten Kapitel diese Objekte und Geist. Die Objekte lassen sich nicht von dem Geist trennen. Und deswegen, der Geist ist nicht dualistisch. Wir haben Dualismus in dem Geist durch unsere Gewohnheiten, die so alt sind wie die Welt. Wir haben sie hingebracht. Jetzt, erste Schritt in die Meditation von Einatmen und Ausatmen, genauso wie in Theravada, heißt zählen. Ganana. Und in dieser Tradition wird Ganana besonders komplex, weil nach der chinesischen Lehre, und es wird besonders betont in der Tiantai-Tradition. Tiantai-Tradition in China hat besonders tiefe und ausführliche Erklärung von Shamatha und Vipassana-Praxis. Das ist eigentlich einzigartig und sehr wenig bekannt in unserem in der westlichen Welt. Diese Tiantai-Tradition hat viel mehr ausführliche Erklärung von Shamatha und Vipassana, sogar als wir in Theravada finden. Aber von dem Aspekt von Bodhisattva Weg. Und die meisten Traditionen, die Bodhisattva Weg lehren, dann geben nicht auch sehr ausführliche, so wie Zen, Dzogchen und so weiter, geben nicht ausführliche Erklärung von Shamatha und Vipassana. Jetzt, nach dieser Tradition, dann sogar die verschiedene Schritte in Praxis von Anapana Meditation, man kann nicht getrennt verstehen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Der Anfang und Ende, besonders betont in der Lehre von Bodhisattva, lassen sich nicht trennen. Anfang und Ende kommen zusammen. Weil, wir haben schon erklärt, weil unser wahrer Zustand ist eben Nirvana. Und wir lernen Meditation, damit wir das verstehen, was eigentlich natürlich ist. Das ist der Unterschied mit Theravada. Also wir so zu lernen, sozusagen durch Meditation lernen, was natürlich ist und was wir verloren haben. Und natürlich ist erste Sache, was natürlich ist und was wir verloren haben, ist diese Fähigkeit, mit dem Geist bei dem ausgewählten Objekt zu bleiben. Und diese Fähigkeit ist natürlich für einen natürlichen Geist, aber indem unser Geist nicht natürlich ist, wir haben es verloren. Dann wir kommen in die Meditation, einatmen, ausatmen, dadurch, dass wir die Atemzüge zählen. Das hilft uns, bei dem Atmen zu bleiben. Aber damit wir erfolgreich sind in Zählen, ja, bitte, bitte, bitte. Damit wir erfolgreich sind in Zellen und in der Gewohnheit, bei ausgewählten Objekt ungestört von anderen Objekten zu bleiben, und das ist eigentlich Grundlage für alle Meditationen, dann müssen wir lernen, uns zu entspannen. Wenn wir nicht entspannt sind, wir nehmen die Atemzüge nicht klar genug. Nur wenn wir entspannt sind, werden die Atemzüge klar. Dadurch auch ist die Übung von Qigong und so weiter und von Yoga sehr nützlich. Was lernen wir in Qigong, in Yoga? Sich in Spannung zu entspannen. Und das ist die Kunst. Die meisten von uns können es nicht machen, weil sie nicht die Gewohnheit von einem konzentrierten Geist, das gleichzeitig entspannt ist, haben. Und diese Gewohnheit ist Schlüssel für die Meditation. Was ist der Unterschied zwischen einem erfahrenen Yogi und einem, der nicht Yoga übt? Ein erfahrener Yogi, er kann sich spontan konzentrieren und entspannen. Wenn jemand, der nicht den Yoga, der nicht Yoga geübt hat, nicht richtig Yoga geübt hat, er kann es nicht machen. Wenn er sich konzentriert, er ist gespannt. Mit Konzentration kommt Spannung. Das heißt, wir verstehen wenig von Meditation. Wenn wir konzentriert sind und entspannt, haben wir sozusagen Schlüssel für die Meditation. Das ist sehr, sehr klar in Yogacara erklärt. Und das muss man lange üben. Entspannt bleiben und konzentriert. Das ist auch Geheimnis von allen Künsten, die mit Meditation zu tun haben. Auch mit Qigong, mit Yoga. Und man dann, wenn man über Atmen meditiert, man erzielt das mit Rechnen von Atmen. Und Rechnen von Atmen gibt es entweder, man rechnet Einatmen 1, Ausatmen 2, Einatmen 3, Ausatmen 4, oder Einatmen, Ausatmen, so wie in Visuddhimagga erklärt, 1, Einatmen, Ausatmen, 2, Einatmen, Ausatmen, 3. In dieser Tradition, dann, weil sie erklärt, dass auch sogar durch Zählen kann man Satori erreichen. Wenn man verstanden hat, die nächsten 5 Übungen, die dann beitragen dazu, dass man die Meditation über Atmen meistert. Wenn man das Ganze verstanden hat, dann jeder Schritt, wenn es ausführlich geübt wird, kann zu Erleuchtung führen. Aber nur, wenn wir das Ganze verstehen. Wenn wir trennen, es ist unmöglich. Aber wenn wir das Ganze verstehen, dann Anfang kann Ende sein und Ende kann Anfang sein. Das ist Unterschied in Theravada. War ist nur Schritt nach Schritt immer erklärt. Aber hier von Ende zu Anfang, von Anfang zu Ende, beliebig. Vorausgesetzt, man versteht das Ganze. Genauso in allen anderen Erklärungen, die 4 Grundlagen von Achtsamkeit. Erst muss man getrennt lernen, dann kann man nur das Ganze verstehen. Genauso die 3 Lehren von Buddhismus muss man getrennt lernen. diese Moralität, Sila, Konzentration, Weisheit, wenn man versteht, dann schmelzen sie zusammen und werden sie nicht getrennt. Sie kommen alle zusammen. Genauso die Schritte in Meditation über Atmen. Aber irgendwo muss man anfangen und man fängt an mit Zählen. Wenn man dann zu Ende kommt, das sind die 16 Übungen, das der Buddha erklärt in Meditation über Atmen, dann wieder von 16 Übungen kann man zurück zu Zählen und von Zählen zu 16 Übungen, je nach dem Bedürfnis. Genauso wie wir erklärt haben, je nach dem Bedürfnis, man kann das unterscheidende Bild im Geist anwenden oder Bild ohne Unterscheidung, je nach dem Bedürfnis. Der Geist muss geschmeidig sein. Nicht besonders in unserem Kulturbereich, vielleicht Deutschland besonders stark, diese Tendenz mit dem Geist zu trennen und so muss es sein und so darf es nicht sein. Und diese Tendenz muss man abbilden. Wir lernen mehr Meditation, damit wir abbilden mechanisches Denken. Mechanisches Denken ist ein Feind von Meditation. Wir wollen sehen das Ganze und das ist bedingte Entstehung. Und in bedingten Entstehung Ende und Anfang lassen sich nicht trennen. Warum? Weil bedingte Entstehung ist die Leerheit. Die Leerheit ist bedingte Entstehung. Dann diese Zählen, dann führt dazu, dass man spontan bei dem Objekt bleiben kann. Deswegen wird es so komplex. Erst zählt man entweder einatmen, ausatmen, einatmen 1, ausatmen 2, einatmen 3, ausatmen 4 oder einatmen, ausatmen 1 bis 10. Dann zählt man wieder 2 Atemzüge als 1 bis 10. Dann 3 Atemzüge als 1 bis 10, dann 4 Atemzüge als 1 bis 10, dann 5 bis 10 als 10. Dann haben Sie 100 und dann wieder nach vorne und wieder zurück. Und wenn der Geist, wenn man so zählt bis 100 und dann wieder zurück von 100 bis zu 1, wenn der Geist immer bei dem Objekt bleibt, dann haben Sie Rechnen bemeistert. Dann sogar Rechnen meistern ist nicht, gar nicht so leicht. Und wenn Sie es bemeistert haben, dann haben Sie schon die Fähigkeit, konzentriert bei dem Objekt zu bleiben und entspannt. Wenn Sie nicht konzentriert und entspannt bei dem Objekt bleiben können, Sie können nicht so fließig die Atemzüge zählen, ohne dass der Geist sich inzwischen zerstreut. Das Geheimnis ist in Entspannung und Konzentration. Denn wir werden abend lernen, vielleicht noch ein bisschen Zeit, die 9 Schritte in Shamatha. Erster Schritt ist verstehen, wie uns diese Gewohnheit Kraft anzuwenden, um den Geist zu dem Objekt lenken, wie es für uns schädlich ist. Das ist erste Sache zu lernen. besonders in unserem Kulturkreis, in moderne Welt, wir sind daran gewöhnt, diese mit Kraft den Geist zu dem Objekt lenken, weil wir wollen gleich erreichen, was ich will das erreichen. Dann dadurch dieser Mangel an Fähigkeit, konzentriert und entspannt zu bleiben. Das ist auch dann ein Problem bei den Disziplinen, die mit Meditation verbunden sind, so zum Beispiel Kung Fu, hat Katja gelernt bisher. Erst bleibt man einfach konzentriert und stehen und entspannen. Wenn es weh tut, weiter entspannen. Bis diese Gewohnheit von Entspannung und Druck auf natürliche Weise entsteht. Und damit man lange, lange stehen kann, muss man konzentriert und entspannt sein. Sonst geht das nicht. Richtig? Dann man will gleich Kung Fu lernen, alle wollen gleich bum, bum. Keine Grundlage. Dann, was wollen Sie lernen? Die Grundlage muss da sein. Und deswegen diese Rechnen kann man nicht zu viel niederschätzen. Das ist für die Anfänger. Versuchen Sie mal so rechnen, wie es in der Yogacara-Tradition geübt wird. Wenn Sie dann ohne Anstrengung den Geist bei Einatmen und Ausatmen zügeln, so halten können, bis 100 und wieder zurück, dann haben Sie die Fähigkeit, ohne Kraft den Geist zu dem erwählten Objekt zu führen. Na dann, nächster Schritt, was ist nächster Schritt? Nächster Schritt ist erkennen, einatmen und ausatmen im Rahmen von den fünf Elementen und von den fünf Aggregaten und auch fünf Elementen natürlich. Aggregat von Materialität oder von dem, was Form hat, sind die fünf Elemente, nichts anderes. Form erscheint nur in dem Raum da ist. Ohne Raum keine Form. Wenn Raum da ist, dann muss da etwas Festes geben. Und das ist die Erde. Wenn es da etwas Festes gibt, dann muss es da Kohäsion sein, was die Sachen zusammenhält. Wenn es da Kohäsion gibt, dann muss es da auch Temperatur geben. Und wenn es da Temperatur gibt, dann gibt es Wandel. Und das ist Windelement. Und so ist das Leben. Und wenn es da eine Form ist, dann wir können etwas empfangen. Wenn nicht Form da ist, dann was empfangen wir? Richtig? Und wer empfängt? Empfindung empfängt. Empfindung gehört in uns nicht, Form gehört uns nicht. Wenn wir empfangen eine Form, wir empfangen es, weil wir ein Bild von der Form in Geist schaffen. Wenn wir nicht ein Bild von Form in Geist schaffen, wir empfangen nicht Form. Deswegen Perzeption muss da sein. Und wenn Perzeption da ist, dann muss man den Geist zu dem, zur Form lenken. Das ist Wille und Willefaktoren. Und wenn wir den Geist zu der Form lenken, dann unterscheiden wir Form. Das ist Bewusstsein. Und dann mit dem Atmen erlebt man es. Form ist dann Atmen, das sind die Elemente, die erscheinen durch Raumelement. Und wer empfängt, ist dann die Empfindung, entweder angenehm, unangenehm oder neutral. Und es empfängt vorausgesetzt, dass wir ein Bild von der Form machen. Bei Berührung macht man Bild von Form. Und dann durch Aufmerksamkeit, wir lenken den Geist zu dem Objekt, durch Wille, durch Vitarka, wir haben davon gesprochen. Und dann unterscheiden wir das Form. Und das alles geschieht mit Hilfe von Einatmen, Ausatmen. Wenn man das versteht, dann diese Fähigkeit, einen entspannten Geist und konzentrierten Geist für die Empfindung von Atmen anwenden, dann verstehen wir diese Ichlosigkeit von der Erfahrung durch Verständnis von den fünf Aggregaten. Und was ichlos ist, muss unbedingt was? Bedingte Entstehung sein. Bedingte Entstehung erlaubt nicht, dass es etwas, was entsteht, entsteht mit einer Substanz. Alles ist miteinander verbunden. Wenn alles miteinander verbunden ist, ist es ein Prozess. Ein Prozess in Wandel gibt es keine Substanz. Das forscht man auch mit Atmen. Man forscht, was ist, auf was berührt Erfahrung von Atmen Körper und Geist. Auf was berührt Körper und Geist? Auf Prana, auf die heißt im Buddhismus auch Lebensfakultät. Wir haben Lebensfakultät, deswegen ist unsere Körperlichkeit und unser Geist geschützt. Wenn wir das nicht haben, sie sind nicht geschützt, dann sind sie getrennt. Deswegen diese Lebensfakultät oder Prana ist so wie, wie heißt das, diese die Frau, die sich um das Kind, nicht Mutter, aber die Frau, die sich um das Kind, Amme. Na prima, eine Amme ist unsere Lebensfakultät. Es schützt unseren Körper und Geist, dass sie zusammenarbeiten. Wir brauchen diese Amme. Ohne diese Amme, wir leben nicht. Wenn diese Amme da ist, dann die Zellen können sich ausdehnen und schrumpfen, ausdehnen und schrumpfen. Gute alte Amme. Nimmt das Säugling an Brust und dann hört auf zu weinen. So schützt uns Prana. Und warum schützt uns? Weil wir von diese Prana, das uns sozusagen unsere Körper und Geist schützt, ist Resultat von unseren früheren Willenfaktoren, Willenformationen, weil wir diese Willenformationen uns damit identifiziert haben in früheren Leben, dann sind wir in diesem Leben entstanden und wir haben sich damit identifiziert. So die buddhistische Lehre, wegen Unwissen in früheren Leben, also durch Unwissen machen wir Willenformationen, durch Willenformationen gehen wir von Leben zu Leben und deswegen diese Atmen, das basiert ist auf Prana und Körper und Geist, das Prana zusammenhält, dann gehen weiter und weiter als etwas, was uns gehört, was wir sind, nicht wahr? Was passiert denn mit einem Säugling, wenn sie weder mit einer Amme noch mit einer Mutter weiter aufwächst? Diese Mowgli. Dann die Affen oder Löwen oder, weil die Tiere haben auch Instinkt, Leben zu schützen. Beim Mensch? Beim Mensch genauso. Weil Mensch, wir sind von unseren Instinkten entfernt, dann verrückt. Es ist Instinkt, dass Leben geschützt wird. Es ist auch in den Tieren. Aber im Vergleich mit den Menschen, die Tiere täten nur das, was sie zu leben brauchen. Aber wir täten auch das, was wir nicht zu leben brauchen. Das ist der Unterschied. Jeder normale Wesen hat Instinkt, Leben zu schützen, weil wir wissen, dass wir von Leben erzeugt sind. Und dieses Leben wird identifiziert mit unserem Kulturkreis, mit Gott, im Buddhismus mit Lebensfakultät. Und Lebensfakultät gehört niemandem. Und wir schützen das, damit wir leben können. Nicht wahr? Wenn wir nicht das Säugling schätzen, dann, wenn ein Hund sieht ein Säugling, das, er wird sich kümmern. Sogar Löwe, sogar die Wölfe, die Geschichte von Roma. Weil Leben schützen ist das Leben. Aber indem wir von Leben entfremd sind, wir verstehen das nicht. Wenn Leben Dukkha ist, warum ist es dann schützenswert? Das ist ein großes Geheimnis. Musst du erforschen. Das heißt ja immer wieder, dass alles gut und der Körper trennt. Leiden ist Individualität. Warum die Wesen leiden? Weil sie Individualität haben. Weil sie diesen Körper und Geist getrennt für sich aufbewahren wollen. Man versucht ja schon, deren Körper zu schützen. Aber das hat das ist ein Sinn. Instinkt, das vollkommen normal ist, Leben zu schützen. Aber schützen durch Weisheit, nicht durch Kraft. Wenn man durch Kraft schützt, ist der Geist ist krank. Und wir machen das durch Kraft, nicht durch Weisheit. Wenn man Weisheit hat, benutzt man wenig Kraft. Wenn man nicht Weisheit besitzt, benutzt man viel Kraft. Das ist individuell und auch Gesellschaft. Die Gesellschaft, die viel Weisheit hat, benutzt wenig Kraft. Das ist Taoismus auch. Perfekte Regierung ist welche Regierung? Von dem man nicht weiß, sagt der Lao Tzu. Wenn man nicht weiß, dass man eine Regierung hat, hat man perfekte Regierung. Von der Regierung, dass man viel weiß, ist keine gute Regierung. Es ist Natur, Leben zu schützen. Okay, naja, die Zeit läuft. Dann nächste Übung, damit wir verstehen, Meditation über Atmen, über Atmen. Nach Atmen zählen dann fünf Aggregate, nach fünf Aggregaten bedingte Entstehung, nach bedingten Entstehung, dann, wenn man bedingte Entstehung versteht, kann man die vier edlen Wahrheiten forschen. Wenn man nicht bedingte Entstehung versteht, kann man nicht forschen. Und wie forscht man die vier edlen Wahrheiten? Mit Hilfe von Einatmen und Ausatmen. Vergänglichkeit. Vergänglichkeit ist Leiden. Vergänglichkeit ist verbunden mit was? Dass man sich das Objekt der Betrachtung einigt, appropriiert für sich selbst. Man sieht nicht Nicht-Dualität von dem Objekt und Subjekt. Wenn Sie nicht den Geist zu dem Objekt lenken und nehmen Sie nicht das Bild von dem Objekt, dann wo bleibt der Geist? Großes Geheimnis, das Yogacara versucht zu lesen. Nur wenn Sie Geist zu einem Objekt lenken, dann entsteht Geistesprozess. Und Geistesprozess entsteht nur ein Geistesprozess. Sie können nicht den Geist gleichzeitig zu zwei Objekten lenken. Ganze Perspektive von Theravada ist darauf basiert. Aber in Yogacara, Sie können hören und schmecken und sehen gleichzeitig. Und das ist auch unsere Erfahrung. Aber das passiert nur, wenn wir nicht konzentriert auf ein Objekt aufmerksam sind. Dann wir sehen, wir fühlen Schmerz und sehen gleichzeitig, nicht wahr? Das ist unsere Erfahrung. Aber nach der Theravada-Lehre, der Geist ist so riesig schnell, deswegen, wenn sie Geist sich entwickelt, oder wenn sie gut Qigong üben, Sie können Qi spüren von den Leuten in China. Qi-Meister, er kann, wenn Sie ihm sagen, Sie haben Probleme, telefonieren Sie, er kann Sie berühren. Er ist in Taiwan, Sie sind in Deutschland, er kann Sie heilen. Kein Problem. Sie kennen noch heute solche Treffen und das kann man auch lernen. Es ist nicht so schwer. Genauso mit dem Geist. Wenn Sie ein bisschen den Geist beherrschen, Sie können sehen, was Ihre Tante denkt in Amerika. Kein Problem. Dann können Sie telefonieren, Tante, Tante, du sollst dich nicht so viel ärgern, mach dir keine Sorgen. Die Geschwindigkeit des Geistes lässt sich nicht messen. Geschwindigkeit von Licht kann sich messen, kann man messen, aber niemand hat so insofern diese Geschwindigkeit des Geistes messen können. Es ist so riesig schnell, dass es kann. Deswegen Geist ist ein Geheimnis. Und damit man dieses Geheimnis lässt, die Yogacara ist sehr, sehr nützlich. Aber wie der gute Zhuangzi sagt, wenn sie Fisch gefangen haben, müssen sie Netz loslassen. Wenn sie mit dem Netz. Netz ist da, um Fisch zu fangen. Wenn sie Geist verstehen, können sie auch Yogacara vergessen. Alle Theorien kann man vergessen. Deswegen haben wir gelernt. Der Bodhisattva, wie übt er? Alles, was man mit Konzepten fassen kann, ist illusorisch. Tao, das man ausdrücken kann, ist kein ewiger Tao, sagt Tao Te Ching, erste Vers von Tao Te Ching. Tao, das man mit Worten fassen kann, ist nicht ewige Tao. Die Konzepte ändern sich immer, in allen Religionen auch. Was wir unter Christentum verstanden haben, die Väter von der Wüste in Byzantzeit, hat nichts zu tun mit Christentum, wie es heute verstanden wurde, fast. Aber es ist auch genauso Buddhismus, wie sie zur Zeit von Buddha geübt haben, ist ganz anderes, was sie heute in Tibet üben oder in China üben. Aber trotzdem ist Buddhismus. Na gut, dann nach den edlen Wahrheiten, edle Wahrheiten fangen an mit Verständnis von Dukkha. Dukkha heißt nicht Leiden. Dukkha heißt ein Zustand von Unperfektion. Keine Perfektion ist Dukkha. Meiden, weil wir kein Wort dafür haben, dann wir übersetzen es als Leiden. Aber es ist nicht Leiden in dem Sinne, dass man muss unbedingt leiden. Der Zustand von Unbeständigkeit ist Leiden. Das wird sehr oft missverstanden. Deswegen Buddhismus wird auch missverstanden. Sogar so intelligente Menschen wie der Papst haben gedacht, dass Buddhismus pessimistisch ist, weil diese Dukkha-Auffassung. Aber Dukkha bedeutet nicht, dass alles Leiden ist. Dukkha bedeutet, dass Individualität Leiden ist, indem man sich das Objekt als Eigentum, und Objekt ist nur Körper und Geist, kein anderes Objekt gibt es nicht. Wenn man das als eigene Eigentum betrachtet, Dukkha. Was bedeutet Ka auf Sanskrit? Himmel. Dukkha heißt schlechter Himmel. Wenn wir uns Körper und Geist einigen als etwas, was uns gehört, wir befinden uns unter schlechtem Himmel. Was bedeutet Sukha? Guter Himmel. Wenn wir das nicht machen, sind wir unter gutem Himmel. Wenn wir das machen, auch wenn wir uns wohlfühlen, wir sind unter schlechtem Himmel. So, dann kommen wir zu den 16 Übungen. Wenn Sie die 16 Übungen mit dieser Grundlage machen, von Rechnen, 5 Aggregate, bedingte Entstehung und 4 edle Wahrheiten machen, dann können Sie durch diese 16 Übungen Perfektion in Meditation über Atmen erreichen und dann scheinen sie in der Welt wie der Mond, der aus den schwarzen Wolken herauskommt. Da sagt der Buddha, muss man glauben. Und was sind die 16 Übungen? Das können Sie lesen, vielleicht haben Sie schon gelernt. Kennen Sie die 16 Übungen? Gar nicht? Na prima. Vielleicht kenne ich sie aber unter einem anderen Namen. Ja, erst 16 Übungen sind die 4 Grundlagen der Achtsamkeit. Nach der buddhistischen Lehre, 4, dieser Eintritt in Nirvana ist nur möglich durch 4 unsere Städte, so wie wenn Sie nach Prag fahren, können Sie noch entdecken, wo alte Städte hätten 4 Toren. Ost, West, Nord, Süd. Dann ging es nach Nord, dieser Weg nach Deutschland. Polen, dann nach Süd, nach Italien, nach Ost, dann nach Slowakei, Russland, West, nach Frankreich. Früher war es so, Prag. Heute gibt es noch diese Türme da. Das ist nur das, was bleibt, diese Wände wurden schon in der Zeit von Karl IV. Zerstört. Dann kommt neue Stadt, aber alte Stadt hat diese Tore. 4 Tore. Und genauso 4 Tore zu Nirvana. Achtsamkeit über Körper, Achtsamkeit über Empfindungen, Achtsamkeit über Geist und Geistbewegungen und Achtsamkeit über die Phänomene, die man zu erkennen muss, damit man sich von Samsara befreit. Da sind die vier Pforte zu Nirvana. Und man fängt an immer mit dem, was leicht zu erkennen ist und dann was schwer zu erkennen ist. Und leicht zu erkennen ist, ist Unbeständigkeit des Körpers. Da braucht man nicht sehr schlau zu sein. Man weiß, dass man nicht ist, was man vor 10 Jahren war, nicht zu sagen 20 Jahren. Dann, dass dieser Körper, man kann sich an ihn nicht verlassen. Er wird alt und sterben. Man braucht nicht sehr intelligent zu sein. Und wenn er sich ändert nach Jahren, dann es muss sich immer ändern. Und wie versteht man, dass er sich immer ändert? Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen gehört zu Körper, aber wird von Geist erzeugt. Wenn der Geist nicht da, atmen wir nicht. Wenn wir wie Kommentar zu Anapanasati Sutta erklärt, wenn wir verstehen Achtsamkeit über Einatmen und Ausatmen, verstehen wir die Wahrheit von Dukkha. Dukkha ist Einatmen, Ausatmen, Ausatmen, Einatmen ist Dukkha. Das heißt nicht, dass Einatmen, Ausatmen ist Dukkha, aber anhaften an Körper und Geist, das Einatmen, Ausatmen produzieren, ist Dukkha. Und diese Verständnis von Einatmen und Ausatmen im Rahmen von Körperbewusstsein hat 4 Übungen. Erste Übung ist, ich bewusst atme ein und aus, lange atmen. Ich bewusst atme ein und aus, kurze atmen. Ich atme mit dem ganzen Körper. Und ich lerne bei Einatmen und Ausatmen diese Atmen zu nicht besanftigen, zu subtiler machen, feiner machen. So lernt man Konzentration. Und durch Konzentration dann geht man zu Vipassana. Dann, wenn man die Atemzüge rechnet, dann wird man bewusst, atmen ist lang oder atmen ist kurz. Dann wird man auch bewusst, warum atmen ist lang, warum atmen ist kurz. Wenn man entspannt ist, wird länger. Wenn man Spannung da gibt, wird kürzer. Solange man nicht tiefe Konzentration hat. Wenn man tiefe Konzentration hat, dann wieder lange atmen, wird zu kurze und kurze atmen. Und so geht man in Versenkung. Dann, ich lerne bei Einatmen, Ausatmen, ganze Körper zu spüren. Und ganze Körper heißt, ganze Körper von dem Geist, das Atmen beobachtet, auch ganze Körper hier, aber auch ganze Körper von Atmen. Jeder Atemzug von Anfang bis Ende bin ich völlig bewusst. Das heißt, Also ein Körper wird dann zu drei Körpern. Wenn ein Körper wird zu drei Körpern, wir sind bewusst von ganzen Körper, wir sind bewusst von Einatmen, Ausatmen Körper, wir sind bewusst von Geistkörper. Körper in Sanskrit bedeutet so wie Aggregat, viele Elemente zusammen. Wenn sie zusammenschmelzen, man wird konzentriert ohne Anstrengung. Wenn sie nicht schmelzen, hat man nicht diese Fähigkeit. Und wenn sie zusammenkommen, wird Atmen feiner und feiner und feiner. Dann dieses reflektives Bild von Atmen erscheint als Farbe oder Licht. Und dann lernt man zur Versenkung zu gehen. Oder wenn es der Fall ist, dass man dann ohne Bemühung bei dem Bild von Atmen bleiben kann, dann man anwendet Vipassana-Methode. Man unterscheidet dann die Elemente in Atmen und die Geistesphänomene, die man braucht, damit man zu dem Atmen geht. So ist dann Achtsamkeit über Körper, Aspekt von Meditation und Atmen geübt. Und das ist die Grundlage für die anderen Übungen. Und wir erwähnen sie dann ein bisschen Abend. Zu viele Informationen führen zu was? Durchfall, oder? Dann lieber lassen wir das jetzt und gehen wir meditieren und wir lassen das durch Kopf gehen. Dann Abend ergänzen wir das ein bisschen und erklären ein klein bisschen, wie man Konzentration entwickelt und mit Vipassana verbindet. Und so viel können wir in diesem Kurs nicht machen. Dann hoffentlich habe ich gegeben genügend Grundlage für weitere Praxis und Studium. Und jetzt meditieren wir.